mein Schatz, hast du heute Zeit für mich? Wenn ja, erwarte ich dich am Abend. Hallo, mein Schatz, sei nett und sag nicht nein, sonst wär ich so allein heute Abend. Ich hab nur vor, ein Gläschen Sekt mit dir zu trinken, und wenn sich ganz der Zufall unsere Lippen finden, was dann? Mein Schatz, wirst du mir böse sein, wenn ja, doch sicher nur zum Schein.